Ich dich allein nur habe dich gedacht. Kleine Heidemarie, kleine Heidemarie, es träumt so gern, ja so gern bei Nacht von deinem Mädel, deinem Mädel. Jeder Mann in der Kompanie, jeder Mann in der Kompanie. Der Mond erschaut vom Himmel sehr und grenzt von tausend Sternen. Alle Gedanken der ganzen Welt dreht er von Liebe in weite Fernen. Auf deine Grüße hat er mir gebracht. Kleine Heidemarie, kleine Heidemarie, du träumst von Liebe die ganze Nacht, von deinem Mädel, deinem Mädel. Jeder Mann in der Kompanie, jeder Mann in der Kompanie. Wenn beim ersten Morgen rot wir in die Schlacht marschieren, denk ich an dich nur, nicht an den Tod und alle Feinde können es spüren und bin der Sieg und dann heiter klar.